die Nacht zu kurz, kaum Schlaf gehabt, vom Presslufthammer aufgewacht, der Schädel brummt, ich raff mich auf, da meldet sich auch schon mein Bauch. Natürlich ist der Kühlschrank leer, ein fetter Pickel mitten im Gesicht, ich geb es auch nicht, will nicht mehr. Kopf hoch, Fridanzen, vergiss eines nicht. Die Welt ist nicht so schlecht wie Jade Biedermann, und wenn es dir so scheint, dann hör dir einfach ein paar ihrer Lieder an, dann weißt du, was schlecht meint. Die Welt ist nicht so schlecht wie Jade Biedermann, und kommt es dir so vor, dann hör dir einfach ein paar ihrer Lieder an, bis Blut aus deinem Ohr tropft, Glitsch, Platsch. Der Chef ein Arsch, der Job daneben, Beruf verfehlt, was für ein Leben. Jeder pisst mir an mein Bein, ich möchte kein dauerbestrülltes Pissoir mehr sein. Und keiner spült, das ist so widerlich, und mit dreckigen Fingern gehen die Leute dann essen, und keiner denkt an mich. Aber Gescher, du darfst eins nie vergessen. Die Welt ist nicht so schlecht wie Jade Biedermann, und wenn es dir so scheint, dann hör dir einfach ein paar ihrer Lieder an, dann weißt du, was schlecht meint. Die Welt ist nicht so schlecht wie Jade Biedermann, auch wenn's übel um dich steht. Hör dir einfach ein paar ihrer Lieder an, dann weißt du, wie schlecht es theoretisch steht. Die Welt ist nicht so schlecht wie Jade Biedermann, bevor du dir die Kugel gibst. Hör dir einfach ein paar ihrer Lieder an und stell fest, dass du die Welt noch liebst. Die Welt ist nicht so schlecht wie Jade Biedermann, und wird auch nie so schlecht sein. Spiel das Radio als ihrer Lieder an, schlag ich das Radio klein. Ja, was könnte überhaupt